Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Luke M. Thank you. Oh.

he calls out to the man on the street. Sir, can you help me? It's cold and I've nowhere to see. So there's somewhere you can tell me. He looks on, doesn't look back. He pretends he can't hear her. Starts to whistle as he crosses the street. Seems embarrassed to be there. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, 'cause it's another day for you, you and me in paradise. Lost hugs with friends and people that we loved, all these things that we took for granted. We've lost dancing. We've lost dancing. If I can live through... We've lost dancing. This next 6 months. We've lost dancing. Day by day. We've lost dancing. If I can live through this. We've lost dancing. What comes next will be marvelous. Sir. Das Gefühl, dass ihr gerade meine Seele heilt. Ich bin froh, ja, ich reiß in die Ewigkeit. Herz pocht, Lunge pfeift, Augen rot, Glückseligkeit. Das Gefühl, dass ihr gerade meine Seele heilt. Ich bin froh, ja, ich reiß in die Ewigkeit. Herz pocht, Lunge pfeift, Augen rot, Glückseligkeit. Das Gefühl, dass ihr gerade meine Seele heilt. Ich bin froh, ja, ich reiß in die Ewigkeit. In die Ewigkeit. Wenn war es nicht, manchmal löse ich es in Rauch auf. Temporär gibt es der Lust in mir Auslauf. Ey, wie ein Hund, den du ständig an dir ziehen musst. Hab dich im Griff, weil ich was ich will verdienen muss. Ich bin clean, ich bin high, ich bin beides. Alles geht, wenn du weißt, wann es Zeit ist. Abstinenz über 90%. Damit ich, wie ich bin, wirklich denk. Denn sonst lass ich mich nur leiden. Ja, dann bleib ich nicht bei mir. Ja, dann seh ich alles anders und merk, dass ich mich verliere. Nein, das kann ich nicht in Kauf nehmen. Ja, ich möchte meinen Traum sehen. Doch manchmal, da lass ich mich einfach so fallen. Mitten ins Nichts und ich schweb überall. Die Zeit ist gekommen, ja, ich geh wieder drauf. Herz schlägt im Takt, ey, ich nehme es auf. Herz pocht, Lunge pfeift, Augen rot, Glückseligkeit. Das Gefühl, dass ihr gerade meine Seele heilt. Ich bin froh, ja, ich reiß in die Ewigkeit. Herz pocht, Lunge pfeift, Augen rot, Glückseligkeit. Das Gefühl, dass ihr gerade meine Seele heilt. Ich bin froh, ja, ich reiß in die Ewigkeit. Herz pocht, Lunge pfeift, Augen rot, Glückseligkeit. Das Gefühl, dass ihr gerade meine Seele heilt. Ich bin froh, ja, ich reiß in die Ewigkeit. Auf der ganzen Welt. Im Netz. On Air. Auf jedem Smart Speaker. Sputnik Heimspiel. Komm, Mädchen, halt dich fest und wir reiten in die Sonne. Du sitzt hinten und ich vorne. Komm, sag mir deinen Namen und ich werde dich für dich buchstabieren. Dann inhalieren und nie verlieren. Du bist das Mädchen auf dem Berg, der Loser vor dem Herrn. Auf dieser Wunsch wäre gerne ein Panzer, bist du meine Königin. Bei dir wird es zum Hör, ich bin total gestört. Ich blubber vor mich hin, bis ich total verschwunden bin. Weil du die eine bist, die mich zum Frühstück frisst. Bis nichts mehr übrig ist und mich danach vergisst, ja. Doch dieser Wunsch wäre gerne ein Panzer, wärst du meine Königin. Komm Mädchen, halt dich fest und wir reiten in die Sonne. Du sitzt hinten und ich vorne. Thank you.

auf keinen Ring gerät. Doch fühl mich ohne dich so inkomplett. Company, I want to run, but now I'm embracing the way. strong, and now I'm breaking free from what they wanted me to be, and I'm me, finally, yeah. I'm doing it, doing it.